Läuft. Okay, Rekord bitte, Jürgen. Ja, läuft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es wäre so geil, wenn der Philipp einfach willkürlich das Tempo ändern würde von 5 bis 10. 7, 8, 9, 10. Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wie immer gibt es 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Die Person ist interessant und so sind es auch die Hinweise. Und nun viel Spaß und wie immer mit Raten erwünscht. Wenn auch ihr mal Lust habt, uns einen Vorschlag zu schicken, schreibt uns eine Mail. Ihr findet Kontakt auf das-a.ch. Und nun geht es los mit A, der Kurzform von Ach. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Wisst ihr was? Das mache ich auch. Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wie immer gibt es eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Diese Person gilt es zu raten. Wenn ihr es nicht schafft, dann ist es halt so. Wenn ihr es vor uns schafft, dann schreibt uns. Und wenn ihr es nach uns schafft, dann schreibt uns auch. Wisst ihr was? Ich könnte das den ganzen Tag machen. Und das aber was noch viel schöner ist, als das den ganzen Tag zu machen, ist natürlich eine Folge von Jürgen zu hören. Das hätte ich jetzt gerne in so einem 8-Bit-Sound, weil das klingt so super nach Oldschool-Adventure-Stuff, die Musik. Das hätte nach Sierra in einem Sierra-Adventure von früher. Hätte das genauso vorkommen können, nur halt mit so einem 8-Bit-Klang. Yeah. Okay, das war vielleicht auch nur in meinem Kopf. Benjamin Remmers. Ich finde es sehr, der Mensch liefert ab. Du lieferst ab und ich finde es sehr gut, dass du auch nicht irgendwie nachtragend bist oder so. Denn die Mail von Benjamin Remmers ist vom 11. Mai. Aber letzten Jahres. Und die habe ich nur in einem Backstein so durch mein Fenster bekommen. Nee, aber alles okay. Er hat mir das offensichtlich nicht nachgetragen, weil er hat mir gerade die Tage ein Buch schicken lassen, über das ich mich sehr gefreut habe, mit einer persönlichen Note, über die ich mich noch mehr gefreut habe. Und schau, bei mir geht nichts verloren. Weder Bücher noch 10 Hinweise. Ich fange da mal an, ja. Tu das. Geboren wurde ich 1917 im Ruhrgebiet. Jedoch schon 1923 zog ich mit meinen Eltern nach Ostpreußen. Am liebsten machte ich Beobachtungen mit dem Feldstecher meines Vaters. Ich übertrieb es ein wenig, sodass meine Schulnoten darunter litten. Daher beschränkten meine Eltern die Beobachtungszeiten, bis ich wieder bessere Noten hatte. Ich war feldstechersüchtig. Feldstecher. Ja, das habe ich hinzugefügt. Das ist ein schönes Wort. Könnte jemand werden, der irgendwann mal mit Film und Co. zu tun hat? Oder Fotografie? Oder mit Leute erstechen im Feld. Das stimmt. Der Stecher. Zweitens. Oder ein Pornodarsteller. Oh Gott. Im Krieg war Josef Beuys mein Untergebener. Wir wurden gute Freunde. Zum Ende des Kriegs war ich dabei, das Werk eines Kollegen zu vollenden, als ich von den Briten festgenommen und nach England gebracht wurde. Untergebener ist auch so ein krasses Wort, wenn du da mal drüber nachdenkst. Aber Josef Beuys ist auch ein krasser Typ. Ja. Den Fett am Startwitz bringen wir. Auf Stuhl. Jedes einzelne Mal, wenn es um Josef Beuys geht. Ich musste mal ein Referat über Josef Beuys halten. Das war, ja, ein sehr, sehr interessanter Mensch. Oh, ich glaube, ich könnte über ganz, ganz viele Sachen, über die ich mal ein Referat halten musste, heute noch aus dem Stegreif echt viel erzählen. Weil ich so, also keine Ahnung, ich war in unglaublich vielen Dingen schulmäßig in meiner Jugend relativ faul. Also was zum Beispiel sowas geht wie Lernen auf vermeintliche Abfragen oder ungeplante Prüfungen oder geplante Prüfungen. Aber Referate waren einfach bei mir mit wenigen Ausnahmen einfach immer mindestens eine 1- oder vielleicht mal eine 2+ oder so. Weil da habe ich mich so richtig reingesteigert, das fand ich immer geil. Also ich muss echt lange überlegen, und auf Referate zu kommen, die ich irgendwie halten musste. Ich musste, glaube ich, in meiner Schullaufbahn echt wenige Referate halten. Ja, ich aber auch. Und das ist aber tatsächlich ein Skill, den man ja später doch öfter mal braucht. Ja. Also, da sind wir bei deiner Schulreform, Jürgen. Ja, ja. Das, Ja, wobei, genau. Ehrlich gesagt, das sehe ich ja jetzt schon an der an den nachwachsenden nächsten Generationen, die da daherkommen, dass da auch viel interaktiver gearbeitet wird, selbst in ganz klassischen Schulen, also nicht irgendwie hier Sonderformen, sondern ganz normale staatliche Schulen, dass die allein schon da viel mehr in die Richtung arbeiten und auch zum Beispiel, dass Geschichte mehr hingeht in so eine Gruppendynamik oder Geschichtsdynamik zu verstehen, anstatt nur so ein teilweise stumpfes Auswendiglernen von Jahreszahlen, was ich viele Jahre hatte. Ja, meine Tochter hat in der zweiten Klasse schon Referate gehalten, also das hat sich definitiv geändert, ja. In der zweiten Klasse habe ich auch Referate gehalten, halt über Bücher, so. Ja, aber ich glaube nicht. Habe ich meine Kommunikationstrainingsgeschichte schon mal erzählt? Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Habe ich es schon mal erzählt? Klingelt jetzt bei mir nicht. Ich habe ein Kommunikationstraining, was leider ein bisschen eigentlich basic insgesamt war, so, weil es war nämlich so, dass ich da doch dann irgendwie von den Menschen, die dort versammelt waren, schon das meiste Vorwissen und die meiste Klarheit über das Thema hatte. Und unter anderem hat man halt geübt, dass man ein beliebiges Thema bekommt, zugelost bekommt und muss dann einen kurzen Vortrag halten dazu. Ja. Und ich habe über Kreuzfahrten ein Referat gehalten und habe die Damen vor Ort zu Tränen gerührt und die Männer mit zu strahlenden Augen gebracht. Und die haben mich ernsthaft beinahe gehaut, als ich dann erzählt habe, dass das alles erfunden ist. Weil ich so überzeugend geschafft habe, zu erzählen, wie sehr ich quasi mir seit frühester Kindheit innigst wünsche, auf eine Kreuzfahrt zu gehen, seit ich den Film Titanic gesehen habe. Wie alt warst du da? Das ist jetzt für mich alles entscheidende Frage. Vor 2 oder 3 Jahren. Das war fantastisch. Es war absolut großartig. Also das war wirklich, da habe ich gemerkt, ich kann es einfach. Ich kann einfach herrlich lügen. Also wo ich auch echt ganz ehrlich, aktiv Werbung gerne mache, ist so ein Verein, der heißt Toastmasters. Der nimmt nämlich dieses Reden halten um der Reden willen, was ja in den USA so ein Riesending ist, macht er in so einer Vereinsstruktur. Die gibt's in Deutschland in der Regel, in manchen Städten, zum Beispiel in Nürnberg, gibt es sie sogar einmal als deutsche Version und einmal als englische Version. Das heißt, du kannst sogar in der Sprache, in der du das möchtest, das Ganze tun. Okay. Und da durchläufst du im Laufe der Zeit so ein Curriculum, dass du Reden über alles Mögliche hältst. Dann halt irgendwann mit Schwerpunkt so Körpersprache, irgendwann Schwerpunkt, wie setzt du deine Arme ein, Schwerpunkt, welche Folien benutzt du. Und es geht an diesen Abenden wirklich ums Reden halten. Du kriegst Feedback von anderen und dann werden auch spontan Reden gehalten, geplante Reden. Und das ist einerseits sehr gesellig und sehr, sehr nett, sich anzuhören und anzuschauen. Und das bringt einen echt massiv weiter in der Richtung. Also, sobald es irgendwie wieder vernünftig möglich ist, guckt euch mal um. Toastmasters heißt das Ding und sollte es irgendwo auch in der Nähe geben. Kostet auch nicht allzu viel. Ich bin eigentlich eher Team Roastmasters. Oh, das muss ich ganz schnell erzählen. Ich war, da habe ich in der Nähe von Böblingen gewohnt, war ich bei einem Ableger auf Englisch. Und da war eine Dame tatsächlich, die war mit dem Standardprogramm einmal komplett durch und dann kommst du halt so in das Advanced Level und kriegst so ein neues Buch, wo halt so neue Sachen drinstehen. Und da steht halt, weil das halt das US-Programm ist, weil gut, es gibt jetzt kein englisches Programm für Deutschland, sondern es gibt halt ein US-Programm, das die dann machen, da musste die halt einen Roast halten für jemanden, den sie nur über diesen Verein kannte. Und das war, ehrlich gesagt, es war hoch unangenehm eigentlich für alle Beteiligten, weil halt in Deutschland diese Kultur von, du verspottest da jemand in so einem Arbeitskontext und der muss das so mit Humor nehmen und alle müssen eigentlich lachen. Das hat keiner so recht gecheckt, was das jetzt soll. Also, hab dann schon verstanden, was da dahinter steht und so, aber es war halt hart, weil das so aus so einem sozialen und kulturellen Kontext gerissen war, aber hochinteressant. Das sind die Momente, für die ich lebe. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Ja. Drittens. Meine Frau und mein Sohn begleiteten mich auf meinen Reisen. Mein Sohn kam auf einer davon im Alter von 24 Jahren bei einem Unfall in Kenia ums Leben. Klingt volle Kanne nach jetzt so einem, ich meine, The Crocodile Hunter ist kein Deutscher, aber nach so einem Tierfilm, so einem berühmten. Viertens. So, der hat Expeditionen gemacht, hat gefilmt. Es war zu leicht, Benjamin. Es war zu leicht. Wer? Ich freue mich. Schön. Oh, ist voll schön, Heinz Zielmann. Das voll die Erinnerung an meinen Opa. Hast du gerade gefragt, wer das ist? Ja, ich weiß es wirklich nicht. Ist das dein Ernst? Ja. Pass mal auf, ich habe noch 6 Hinweise zu dieser Person vielleicht. Ja, bitte doch. Diverse Schulen tragen meinen Namen, sowie natürlich der Asteroid 2001 RO. Natürlich, das sollte klar sein. Ich bekam neben diversen Verdienstkreuzen im Prinzip 1972 auch einen Teil eines Oscars. Ein Teil eines Oscars? Ja, kriegst du Viertel, ich schneid's da ab. In den Arm. Nee, der war wohl, hier ist ein Sternchen, das ich ja jetzt als Gelöstes vorlesen kann, auch für den amerikanischen Dokumentarfilm Die Hellstrom-Chronik, The Hellstrom Chronicle, 1971 machte Sielmann einige Aufnahmen. Der Film erhielt 1972 den Oscar als bester Dokumentarfilm. Also er hat wohl einiges zugeliefert oder sie haben halt Aufnahmen von ihm verwendet. Also er war dann indirekt auch Preisträger. Fünftens, in Großbritannien bekam ich wegen eines meiner frühen Projekte den Spitznamen Mr. Woodpecker. Sechstens, nach dem Krieg war mein Arbeitgeber das Institut für Film und Bild in der Wissenschaft. Insgesamt schuf ich 4 Kino-Dokumentarfilme, mehr als 200 Fernsehfilme, 123 wissenschaftliche Lehrfilme sowie diverse DVD- und Buchveröffentlichungen. Kurze Zwischenfrage. A, war es ein Film über den Woodpecker, also den Specht? Oder war das irgendwie davon abgeleitet, irgendwie ein Spitzname? Also ich nehme an, dass er in irgendeinem Film, ich weiß nicht, ob es wirklich einer über den Specht war oder dass irgendwo nur ein Specht vorkam. Also gehe ich mal schon davon aus. Ist von ihm dieses Expeditionen ins Tierreich? Genau. Ah, okay. Also dem musst du mal begegnet sein, weil also der war... Bestimmt, aber halt der Name. In den 80ern so präsent im Fernsehen und in der Bildung. Also den musst du mal irgendwo gesehen haben. Mit 77 Jahren bekam ich ohne einen Hochschulabschluss eine Honorarprofessur für Ökologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Achtens, die wichtigsten Rollen in meinem Leben spielten Paradiesvögel, Schildkröten, Berggorillas, Spinnen, Schlangen und ich. Neuntens, ich bin nicht Bernhard Tschimek. Zehntens, ich bin Expedition ins Tierreich. Mein Name ist Heinz Sielmann. Und jetzt ganz wichtig, der wichtigste Satz wahrscheinlich auf diesem ganzen Zettel. Du darfst den Zettel jetzt zerknüllen. Oh. Er kennt dich. Kennt ihr? Und jetzt, warte mal, suche ich noch hier mal ganz kurz. Heinz Sielmann. Hier ordentlich Tastaturgeräusch. Und ich gucke mir mal ein Bild von ihm an. Altes Bild. Da ist es. Der Richard Attenborough Deutschlands. Aber tatsächlich muss ich da eine Geschichte dazu erzählen und das darf ich wirklich nicht auslassen. Ich habe ja vorhin schon initial gesagt, so ungefähr das ist voll die Opa-Erinnerung für mich. Und ihr kennt doch den Effekt, dass ihr euch an eure Kindheit oder an die Vergangenheit allgemein, du hast ganz komische Momente, wo du dich noch ganz klar dran erinnerst. So situative Erinnerungen. Genau, so situative Erinnerungen. Ja, und das ist ja extrem interessantes Phänomen meines Erachtens, dass das halt so ist. Und für mich eine der ganz großen Erinnerungen, die ich an meinen Opa habe, der Vater von meinem Vater, der schon über 10 Jahre tot ist, ist, ich war ein Zeitschrift- und Bücherkind ganz viel und habe unter anderem halt auch ganz mein Heinz Sielmann-Buch geliebt, was halt ein Tierband war, wo halt ganz viele Tierfotos drin waren. Ich wollte gerade sagen, das stand, glaube ich, bei meinen Eltern auch immer. Das ist so ein totaler Standard. Das ist ja das, was der Jürgen sagt, so wenn du in der Zeit aufgewachsen bist, so bist du kaum dran vorbeigekommen. Auf jeden Fall ist da ein Foto drin von einer Herde Tiere, wo du nur den Schatten siehst oder es ist halt Nacht oder so. Du siehst im Prinzip nur die schwarzen Umrisse. Und dann kann ich mich erinnern, dass ich quasi meinem Opa gesagt habe, dass das Gnus sind und mein Opa mich halt, wie man so einen 8-Jährigen oder einen 7-Jährigen halt aufzieht. Irgendwie, nein, also wenn du meinen Opa kennen würdest, der hätte mich nie aufgezogen, halt dann gelobt hat, dass ich so schlau bin, dass ich das weiß. Oh. Und ich war so stolz. Wow. Und wahrscheinlich hatte ich es ihm zum 100. Mal an der Stelle schon erzählt, weißt du, weil das war halt das Buch, was ich immer mitgeschleppt habe. Aber irgendwie das stuck with me. So, das ist so ein ganz schöner Gedanke, den ich an meinen Opa habe, dass der mich da lobt, weil ich das weiß, dass das eine Gnu-Herde ist. So, ist echt schön. War es denn eine Gnu-Herde? Es war eine Gnu-Herde, ich schwöre. Ich glaube, ich habe das Buch sogar. Ich habe die Tage für meine Tochter habe ich eine Kiste voll gemacht mit alten Sachen, weil ich ganz viel auch ausgemistet habe. Und da ist unter anderem, ist da auch... Ich habe eine Kiste voll gemacht. Nee, rede bitte weiter. Ja, nimm gern der Situation den Zauber, Jürgen. Als Wort am Ersten. Ich habe nichts gesagt. Nein, und da dürfte dieses Buch tatsächlich auch dabei sein. Das werde ich mal bei Zeiten raussuchen. Weil du gerade Richard Attenborough gesagt hast, ich meine, es wäre Richard Attenborough gewesen, aber es gibt so eine Reihe von YouTube-Videos, vielleicht ist es auch nur eins oder zwei, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Da hat jemand die Tonspuren von Filmen von Richard Attenborough, wo es um Löwen in der Savanne ging und ein Rudel und das mit einem anderen Rudel irgendwie einem anderen Rudel begegnet und dann gibt es Kämpfe und hat es über so eine Schlägerei von englischen Hooligans gelegt. So blöd. Hat mich sehr amüsiert damals. Bitte sag mir, dass irgendwo das Wort Majestic vorkommt. Ja, garantiert. Garantiert. Sehr gut. Garantiert. Ich werde das mal raussuchen. Er war auch mal in einer ganz bekannten britischen Talkshow und hat ein bekanntes Internetvideo, wie eine Schildkröte einen Pantoffel vögelt, dann kommentiert. Also es ist quasi nicht drüber. Also er hat es dediziert eingesprochen, aber halt sehr würdevoll, wie halt The Mating Season. Ah. The male, eigentlich Turtle. Hat der dieses Reacting to Genre erfunden, oder? So wahrscheinlich. Reacting to Animal Videos. War das diese Schildkröte, die dann einfach so ein ich weiß, kurz gemacht hat? Ich weiß es einziges nicht mehr. Geräusch dabei? Keine Ahnung, aber es klingt danach, ja. Das war sehr schön. Vielen Dank für den Kindheitsflash. Ja, was für tolle Erinnerungen. Vielen Dank. Danke, Benni. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hier, Hooligan Gangfight narrated by David Attenborough. Es war David Attenborough, nicht Richard. Ah, stimmt, das ist der...